Erste Menschen vertrauen auf Gott. Sie sind wie der Berg Zion. Er bleibt für immer. Zweiter Berge stehen um Jerusalem. Gott ist bei seinem Volk. Er bleibt für immer. Dritter böse Herrscher bleiben nicht bei guten Menschen. Gute Menschen tun nichts Schlechtes. Vierter Gott, sei gut zu guten Menschen. Hilf den Menschen mit gutem Herzen. Fünfter Gott schickt böse Menschen weg. Es soll Friede in Israel sein.